Heimsuchung für Doris Kaplan. Dieweil der Tag lang und die Welt alt ist, können viele Menschen an einem Platz stehen, einer nach dem anderen. Marie in Wojciech von Georg Büchner. Versprecht ihr mir, ihr Wälder meiner Jugend, wenn ich komme, die Ruhe noch einmal wieder? Friedrich Hölderlin. Wenn das Haus fertig ist, kommt der Tod. Arabisches Sprichwort.